Ich lese die Verse 13 bis 22 aus dem 11. Kapitel des Hebräerbriefes, diesem Glaubenskapitel. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben die Verheißung nicht empfangen, sondern sie von Ferne gesehen und sich ihre getröstet und wohlgenügen lassen und bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden wären. Denn die solches sagen, die geben zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und zwar, wo sie das gemeint hätten, von welchem sie waren ausgezogen, hätten sie ja Zeit, wieder umzukehren. Nun aber begehren sie eines Besseren, nämlich eines Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht zu heißen ihr Gott, denn er hat ihnen eine Stadt zubereitet. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, da er versucht ward, und gab dahin den Eingeborenen, da er schon die Verheißung empfangen hatte, von welchem gesagt war, in Isaak wird dir dein Same genannt werden. Und er dachte, Gott kann auch wohl von den Toten erwecken, daher er auch ihn zum Vorbilde wiederbekam. Durch den Glauben segnete Isaak von den zukünftigen Dingen den Jakob und Esau. Durch den Glauben segnete Jakob, da er starb, beide Söhne Josefs und neigte sich gegen seine Stabesspitze. Durch den Glauben redete Josef vom Auszug der Kinder Israel, da er starb und tat Befehl von seinen Gebeinen. Wir haben ja schon vielfach jetzt über den Glauben geredet. Glauben und Glauben kann vielschichtig sein. Der biblische Glaube ist ein Glaube, der mit dem Zukünftigen rechnet. Ja, vielmehr noch, der vom Zukünftigen aus lebt. Es ist kein Glaube, der nur auf die Zeit beschränkt ist, auf die so ganz persönlichen, kleinen, menschlichen Dinge, sondern es ist ein Glaube, der am Werke Gottes steht von der Ewigkeit zur Ewigkeit. Und das will hier der Schreiber des Hebräerbriefes deutlich machen, denn zuvor war das gesegnete Volk Israel in einem Glaubenshandeln eingebunden, das irdischer Natur war. Das gibt es heute auch noch, auch unter Christen, die viel irdisches Glaubenshandeln haben. Aber Gott sucht nicht das irdische Glaubenshandeln, sondern das Ewige. Denn das Ewige ist sein Werk. Das Irdische ist ein Werk für Gott. Aber die Schrift sagt auch, was kann man denn Gott geben? Was könnte ein Mensch Gott geben? Gar nichts. Könnte ein Mensch Gott auch wehtun? Nein, auch nicht. Gott ist erhaben. Der Mensch kann ihm weder etwas geben, noch kann er ihn Ängsten oder irgendetwas Böses tun, weil Gott über allem steht. Darum braucht der Mensch, um angebunden zu werden an die Herrlichkeit Gottes, seinen Geist, Gottes Geist, dass er Glauben hat für das, was Gott verheißen hat in der Zukunft. Wir hatten ja von Abraham gesprochen, wir hatten von Sarah gesprochen, wie sie Gott verwandelt hat, wie er sich in ihr Leben hinein begeben hat, damit sie tun können und empfangen können, was Gott will. Nicht, was Sarah oder Abraham wollte oder verstand, sondern das, was Gottes Wille entsprach. Und sie handelten im Glauben und erfuhren, dass Gott das, was er zusagt, auch tut. Gegen alle Vernunft, gegen alles Denken, gegen alles Wünschen und Wollen der Menschen tut er, was er sagt. Das ist ganz wunderbar. Und Gott hat ja auch Abraham verheißen, dass er ein großes Volk wird. Auch durch den Sohn, den er mit Sarah hatte. Er glaubte dem und das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit. Aber, das haben wir jetzt gelesen, sie haben es nicht auf der Erde sehen können. Sie sind vorher gestorben. Sie haben es nicht sehen können. Wenn wir im 10. Kapitel gelesen haben, der Gerechte wird seines Glaubens leben, dann bedeutet es doch, dass der, der in dem Glauben Gottes sich befindet und hineinnehmen lässt in die Werdegänge Gottes, in der Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus steht. Denn alles, was Gott tut, ist gerecht. Alles, was Gott tut, ist gerecht. Alles, was der Mensch aus sich tut, ist ungerecht. Der Mensch hat keine Gabe, etwas Gerechtes vor Gott zu tun. Vor den Augen der Menschen vielleicht schon. Da kann manchmal sogar Betrug gerecht sein. Weil man sagt, ist ja richtig, ne? Nimm dem anderen ruhig was weg, der hat zu viel. Dann platzen die anderen Beifall. Das ist gerecht. Die denken dann an Robin Hood oder an sonst ähnliche Personen, ja, die gestohlen haben, um den Armen was zu geben. Aber vor Gott tut kein Mensch etwas Gerechtes. Ist gar nicht möglich, weil der Mensch in sich gesehen ungerecht ist, durch die Sünde geprägt. Darum, wenn er im Glauben an Gott steht, braucht er die Werke Gottes. Und er braucht das Ziel, dass der Gerechte seines Glaubens lebt, bedeutet, dass es sich hier nicht um ein Fürwahrhalten handelt, sondern um eine Lebenshaltung, um einen Lebenszustand. Gerecht sein in Gott ist ein Zustand, nicht nur irgendwie ein Wort des Glaubens, ich werde schon gerecht sein. Nein, durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist ist die Gerechtigkeit in den Menschen gekommen und er hat einen neuen Lebenszustand, so dass Sarah über ihr Alter hinaus ein Kind empfing. Das ist ein Zustand. Abraham glaubte dem Herrn und ließ zu, was Gott sagt und lebte in dem Zustand dieser Gerechtigkeit. Gemeinde Jesu auch heute, und so wird ja hier auch die Gemeinde angesprochen unter den Hebräern, lebt immer vom ewigen Ziel aus. Das bedeutet immer vom vollbracht Jesu. Man kann nichts hinzutun und noch was vollbringen. Zu dem vollbracht noch eine Kleinigkeit beifügen und sagen, das werde ich auch noch zubringen, damit es noch vollkommener wird. Das geht nicht. Gemeinde Jesu, Kinder Gottes, sollen ganz neu verstehen, dass sie nur vom Fertigen aus leben können, um im Willen Gottes zu stehen. Nie zum Fertigen hin, immer vom Fertigen aus, wie Jesus gerufen hat, es ist vollbracht, da kann keiner mehr etwas dazu tun. Im Geiste, im Heiligen Geist, sind wir also somit schon am Ziel der Vollkommenheit, in Christus. Dem Leib aber nach, dem äußeren Menschen, handeln wir vorwärtsgerichtet dem Ziele entgegen. Aber vom Heiligen Geist aus gesehen, handeln wir bereits schon vom Ziel aus. Wir sind schon am Ziel, denn der Geist Gottes ist am Ziel. Der Geist Gottes wirkt vom Ziel aus. Und äußerlich leben wir zum Ziel hin. Hier verstehen wir diese Worte, die wir gerade gelesen haben. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben die Verheißung äußerlich gesehen nicht empfangen, sondern sie von Ferne gesehen. Durch den Glauben haben sie das Ziel schon gesehen. Und im Glauben lebten sie von dem Ziele aus, aber rein menschlich sind sie zu dem Ziel noch nicht gekommen. Sie konnten das große Volk, was sich entwickelt aus diesem Samen Abrahams und Sarahs, nicht sehen. Sie waren nicht dabei, als Jesus gekreuzigt worden ist und das vollbracht ausrief. Aber im Glauben sahen sie das Ziel und lebten von diesem Ziele aus. Und das ist so wichtig für uns, dass wir auch das tun. Dass wir vom Ziel aus leben, auch wenn wir die Dinge noch nicht sehen. Wenn wir das himmlische Jerusalem noch nicht sehen. Wenn wir auch das, was Gott auf dieser Erde tun will, noch nicht sehen im Ende, leben wir doch im Glauben schon von der Vollendung her und tun einfach in der jeweiligen Zeit, in der wir leben, das, was diesem Ziel entspricht. Der wahre Gottesdienst des Glaubens ist immer vom Zukünftigen zum Zukünftigen hingerichtet. Aus der Ewigkeit für die Ewigkeit. Dieser Gottesdienst ist niemals rückwärtsgewandt und auch nicht zeitbezogen, sondern der Gottesdienst im Heiligen Geist ist von der Ewigkeit für die Ewigkeit. Er schaut nie zurück und das sollten die Hebräer lernen. Die Hebräer mussten immer wieder zurückschauen. Sie mussten auf den gesetzlichen Gottesdienst schauen. Und was passierte dadurch? Dadurch hatten sie immer das Gefühl, etwas verloren zu haben, wenn sie nicht alles einhielten, was das Gesetz sagt. Sie hatten Verlustängste in dieser Form des Gottesdienstes. Verlustängste. Habe ich alles richtig gemacht? Bin ich jetzt recht vor Gott? Und so weiter. Sie kamen nie zum Frieden und zur Ruhe. Sie sollten also nicht mehr rückwärts schauen. In Römer 11, Vers 36 wird ja auch deutlich gesagt, wie das Wesen Gottes wirkt in den Gläubigen und was sie bekommen. Römer 11, Vers 36, denn von ihm, also von Gott in Jesus Christus, und durch ihn und zu ihm, sind alle Dinge. Verstehen wir? Das ist der Kreislauf. Von ihm, durch ihn, zu ihm. Ja, und wir sind da so mittendrin, eingespannt. Aber es ist Gottes Werk. Deswegen ihm sei Ehre in Ewigkeit. Es gab ja da auch damals viele Unverständige im Blick auf die Heilsgeschichte. Ja, was ist denn nun mit Israel los? Ach, da haben sie so viel hineininterpretiert. Die einen haben gesagt, die sind ganz verworfen. Die anderen haben gesagt, na ja, nun immerhin sind sie ja doch ein Dienstvolk und irgendwie muss das weiter vorwärts gehen. Aber die glauben ja nicht und die einen glauben. Das verstehen wir alles nicht. Und da erklärt der Apostel Paulus so manches, wie es zu verstehen ist. Nämlich nur in diesem Kreislauf. Von ihm, durch ihn und zu ihm. Und da findet vieles statt, was wir nicht verstehen. So, was Abraham nicht verstehen konnte, was Sarah nicht verstehen konnte, aber im Glauben angenommen und haben sich gewundert, es ist so, wie Gott es sagt. Ja? Und so sind das auch Geheimnisse. Ich hatte ja mal darüber gesprochen, über die verschiedenen Geheimnisse, die in der Schrift angedeutet werden. Sie bleiben Geheimnisse, wenn wir nicht in diesem Kreislauf sind, von ihm, durch ihn, zu ihm. Dann bleibt es selbst für uns ein Geheimnis. Aber der Glaube, der lüftet dieses Geheimnis, wenn wir ganz auf der Seite Gottes in Jesus Christus stehen. Und dann tun wir diese Dinge, ohne sie vielleicht richtig verstehen zu können, aber zu wissen, dass sie das Richtige sind. Also nicht das Gesetz oder Anpassung an die gegenwärtige Gesetzlichkeit damals und auch heute, derer, die die Freiheit in Christus noch nicht kennen, ist Leben mit Gott, sondern das einladende Leben und Handeln im Blick auf die Erwartung des himmlischen Vaters, uns in sein Reich aufzunehmen, damit noch viele Menschen dies auch finden, ihnen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, nämlich der Vergebung ihrer Sünden. Das einladende Leben und Handeln im Blick auf die Erwartung des himmlischen Vaters, uns in sein Reich aufzunehmen. Dieses Handeln, was uns in sein Reich aufnimmt, das sucht Gott in uns durch den Glauben. Wir merken oft und verzehren unsere Kräfte durch unser kämpferisches Glauben. Kämpferischen Glauben. Ach, was stellen wir alles an? Ja, manche haben Gebetsnächte, weil sie ihren Willen durchsetzen wollen. Weil sie denken, das ist gut, wenn ich das tue. Nichts passiert. Nichts passiert. Jedenfalls nicht das, was Gott tun will. Denn das geht ohne Kampf. Das geht mit Willigkeit. Der Kampf findet nur statt im Blick auf die Welt, die uns diesen Glauben stehlen will. Da haben wir dann Abwehrkämpfe zu führen, dass sie uns diese Hingabe an Gott nicht streitig machen. Aber Kampf im Sinne das Gute bei Gott zu tun oder vor Gott zu tun, den gibt es nicht, sondern da gibt es Glaube und Hingabe. Deswegen sagen wir auch mit Recht, die Bekehrung ist niemals eine Sache, Bekehrung von Menschen, eine Sache von anderen Menschen, von Gläubigen, sondern ein Werk des Heiligen Geistes. Da können wir reden, was wir wollen. Da können wir stundenlang mit jemand reden, um ihn zu überzeugen, dass er Christ werden sollte. Er wird's nicht. Er tut uns vielleicht den Gefallen, damit er uns endlich los wird. Das kann passieren. Dass er sagt, na gut, gehe ich drauf ein. Manche Kinder lassen sich extra taufen, damit sie endlich den Druck ihrer Eltern loswerden. Kenne ich auch sowas. Ja, aber es sind trotzdem keine Kinder Gottes geworden. Also einfach nur, damit endlich die anderen ruhig sind. Eine Bekehrung kann nur durch den Heiligen Geist geschehen. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Was zu Pfingsten geschah, dass plötzlich die Apostel und alle Leute, die da waren, den Heiligen Geist bekamen, von den großen Taten Gottes reden konnte, war nicht ein Vornehmen der Menschen, sondern war eine Offenbarung durch den Geist Gottes. Worüber sich die Leute selbst, die das gesagt haben, gewundert haben und die anderen auch. Die haben sich gewundert, was ist denn da los? Das ist doch nicht von Menschen. Nein, das ist auch nicht von Menschen. Das ist von Gott. Das ist der Glaube, der auch hier beschrieben wird. Der handelt in einer Weise, die dem menschlichen Verstand nicht dem nahe kommt, kann er nicht aufnehmen. Die hebräische Gemeinde stand also in der Gefahr, trotz des Glaubens an Jesus Christus, trotz des Glaubens an die Erlösung, ihren Gottesdienst wieder rückwärtsgewandt oder nur gegenwartsbezogen auszuüben. Rückwärtsgewandt, wir müssen wieder etwas tun. Wir müssen wieder Opfer bringen. Und wir sehen in manchen Kreisen, da muss der eine dann dreimal ein Vaterunser beten oder zehnmal was anderes. Wir müssen etwas tun. Ja? In dieser Gefahr standen sie auch. Und in dieser Gefahr können auch wir stehen, gegenwartsbezogen, dass wir nur einen gegenwartsbezogenen Gottesdienst haben. Was kann das sein? Gegenwartsbezogen kann sein, wenn ich krank bin, geht es jetzt nur noch um mich und dann bete ich für mich, dass ich gesund werde. Ich werde arbeitslos. Ich bete um eine Arbeit. Ist alles nur gegenwartsbezogen. Für mich. Das ist aber nicht der Glaube, der hier beschrieben wird. Der hat nichts damit erstlich zu tun. Das sind nur Begleiterscheinungen, die Gott auch regeln kann, wenn er sie regeln will. Das eigentliche Glaubensleben richtet sich nicht nach dem, was ich jetzt brauche, sondern was Gott jetzt will und wie er führen will. Darum sagt der Herr Jesus, und wir verstehen in diesem Kontext vielleicht diese Worte aus Matthäus 6 besser, die wir, wenn wir sie lesen, vielleicht so ein bisschen beiseite streichen, so innerlich denken, ach naja, das kann ja nicht ganz stimmen. Jedenfalls nicht für mich. Was sagt der Herr Jesus dort? Er sagt, ihr sollt nicht sorgen. Na, das nehmen wir zur Kenntnis, aber im nächsten Augenblick machen wir es trotzdem. Ja, warum steht das in der Schrift? Das steht deswegen in der Schrift, weil der Glaube, von dem hier das 11. Kapitel auch spricht, diese Sorgen nicht kennt. Weil Gott einfach sorgt innerhalb dieses Glaubens. Er macht das Unmögliche möglich, er verlässt die Seine nicht. Und der Herr Jesus geht so auf einen ganz tiefen Boden, wo wir einfach sagen, na gut, also wenn ich nicht darum sorgen sollte, dass ich ein Eigenheim kriege, na dann gut. Aber jetzt geht es auf Essen sogar, also das ist ja ein bisschen niedrig, ne? Da muss ich ja schließlich auch noch mal ein bisschen mithelfen. Ihr sollt nicht sorgen, was ihr essen, was ihr trinken und womit ihr euch kleiden sollt. Das sind Gottes Worte. Das findet nämlich in diesem Glauben, der von der Ewigkeit ausgesteuert wird, nicht statt. Da gibt es diese Sorge nicht. Und dann sagt der Herr Jesus, wisst ihr, wer das tut? Das tun die Heiden, die von Gott nichts wissen. Die müssen das ja machen, die haben ja keinen Glauben. Die kennen diesen Glauben nicht, der in Abraham war und in Sarah, kennen die gar nicht. Die müssen immer sorgen. Morgens stehen sie schon auf und sorgen sich, abends gehen sie mit Sorgen wieder ins Bett. Das sorgt sich von Tag zu Tag so hindurch. Ja, aber der Herr sagt, das ist nicht der Weg. Trachtet zuallererst in allem nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Zuerst, immer dahin. Das ist der Glaube aus der Ewigkeit. Dann wird euch das andere zufallen. Es wird die Möglichkeit geben, dass dort auch noch sich einfindet. Nicht der Faulheit wird hier die Ehre gesprochen, sondern Gott sorgt dafür, dass das andere auch da ist und dass man es auch erwerben kann. Darum sorgt nicht für den morgigen Tag, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist ja genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Also wir können auch einen Gottesdienst, leicht in einen Gottesdienst der Gegenwart verfallen. Denn weil ja all diese Sachen wie Essen, Trinken, Kleiden und Arbeit und so, das kann ja alles heute passieren, kann ja in unserem Leben passieren. Und dann fängt es an, dass wir uns da drauf stürzen mit unseren Sorgen und nicht mehr aus dem Glauben leben, den Gott im Heiligen Geist gibt, aus der Ewigkeit für die Ewigkeit. Wir wollen jetzt für die Zeit sorgen und nicht für die Ewigkeit. Jetzt wollen wir das haben. Das war da bei der hebräischen Gemeinde auch so. Sie wollten einen rückwärtsbezogenen oder eben einen gegenwartsbezogenen Gottesdienst ausüben. Aber der Glaube an Jesus Christus nimmt uns in einen Glauben hinein auf das Zukünftige. Die Glaubensväter wurden hier der hebräischen Gemeinde zu einem Vorbild gesetzt. Sie lebten alle im Blick auf das Verheißene und Zukünftige. Das heißt, ihr Leben war geprägt, auch ihr Alltagsleben, von dem Zukünftigen. Es war nicht geprägt von dem Jetzt und Hier, sondern ihr Leben war eingerichtet auf die Zukunft. Ach, ein großes Volk. Ja, dann glaube ich Gott und dann wird der Same da sein. Das bewegte sie. Und darum wurde Abraham und Sarah gesegnet mit diesem Sohn der Verheißung, den sie empfingen im Blick auf die Zukunft, auf das, was Gott gesagt hat. Das war immer präsent und gegenwärtig. Nicht, ach danke, jetzt haben wir endlich mal einen Sohn, können wir ein bisschen schaukeln und so, ja. Wir haben uns schon immer mal Kinder gewünscht, hatten bisher keine und jetzt wollen wir mal hier das richtig genießen, kleine Familie. Nein, das war es nicht. Sondern es war ein Leben für Gott mit diesem verheißenen Samen. Im Blick auf die Verheißung, wunderbar. Das Gegenwärtige im Leben dieser Glaubenszeugen wurde vom Zukünftigen her bestimmt. Wir merken, das ist eine andere Dimension. Keine Sorge war dort, sondern Vertrauen. Vertrauen. Hier war jetzt nicht die Sorge, naja, wird der Isaak auch durchkommen, da soll ja ein großes Volk draus werden, nicht? Naja, da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, dass der auch gesund bleibt, ne? Und dass er eine anständige Frau kriegt, damit das auch wirklich so vonstatten geht. Die Sorge war nicht da. Sondern das Bewusstsein, der ist es. Gott hat es gesagt und es wird gehen. Wir leben vom Zukünftigen aus in der Gegenwart. Sie haben während ihres Erdenwandels oft eben das, was ihnen verheißen worden ist, nicht gänzlich erlangt, aber doch im Glauben daraufhin gelebt. Ich lese nochmal diesen Vers. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben die Verheißung nicht empfangen, sondern sie von Ferne gesehen und sich ihre getröstet und wohl genügen lassen und bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf dieser Erde wären. Mit anderen Worten, das kommt alles. Wir sind jetzt hier so ein bisschen unterwegs, aber das wird alles kommen, was Gott gesagt hat. Aber überhaupt keinen Zweifel. Ein Gast wird sich ja nicht an mangelnden äußeren Umständen in einem fremden Hause aufhalten. Warum nicht? Weil er weiß, er ist ja nur für ein paar Tage dort und dann geht er wieder zurück in seine eigene Wohnung. Also kann man das schon mal so stehen lassen, da der Handtuchhalter, der ist nicht so richtig dran und so, naja gut, in 5 Tagen bin ich wieder weg. Das heißt Gast hier auf Erden sein. Ich halte mich an den widrigen Umständen der Zeit nicht auf. Ich bin ja hier nicht zu Hause. Deswegen, wenn ich hier zu Hause wäre, dann würde ich aufpassen, dass alles gut zurechtgebracht wird. Nein, Sie waren Gäste und Fremdlinge. Wir sind hier nicht zu Hause. Wir leben aus der Ewigkeit jetzt in der Zeit. Und wir regeln nicht die Zeit. Das regeln wir nicht. Wir regeln nicht die Umstände in der Zeit, sondern wir stehen unserem Gott zur Verfügung, dass auch andere Menschen erkennen, dass er ein lebendiger Gott ist und sich mit in die Ewigkeit ziehen lassen. Es gibt so viele christliche Organisationen, ich will sie gar nicht nennen, die versuchen ja, die Welt zu verbessern. Ja, was sie alles sagen, das ist Sünde, dann demonstrieren sie auf der Straße. Dazu sind wir gar nicht berufen, die Welt hier zu verändern. Wir sind Gäste und Fremdlinge. Wenn wir zu unserem Zuhause kommen, ja, da geht's ganz anders zu und unser Zuhause ist im Himmel. Da wollen wir die Ordnung auch in unserem Leben wissen, die da hineingehört. Deswegen wandeln wir vor dem Herrn, damit wir in das eigentliche Zuhause gut reinpassen. Als Gast nehme ich also die äußeren Gegebenheiten so, wie sie sind, weil ich nur kurze Zeit damit konfrontiert bin. Im Eigenheim aber werde ich alles so gestalten wollen, wie es am besten ist. Und das bezieht sich ja auch dann auf unser Leben. Das soll so gestaltet sein, wie es in unser Eigenheim hineinpasst. Im Johannesevangelium sagte der Herr Jesus, dass Abraham seinen Tag sah, obwohl er doch gar nicht mehr lebte. Ja? Aber hier sehen wir, was der Glaube ausrichtet, der wahre Glaube aus der Ewigkeit. Abraham sah meinen Tag und freute sich. Und das war der Glaube, der Abraham dazu brachte, auch alles andere, was hier getan werden sollte, in seiner Gegenwart, also in der Zeit, wo er lebte, zuzulassen. Zuzulassen. Er stolperte dann nicht mehr an gewissen Stellen. Natürlich hat er auch seine Schwachheiten. Wir lesen das leider auch manchmal von ihm. Aber er versuchte nicht zu stolpern an den Verheißungen und Zusagen Gottes, sondern ließ sie immer wieder aufs Neue zu. Und wo er sie nicht zugelassen hat, tat er doch auch Buße. Abraham sah den Tag der Erlösung und er freute sich. Wiewohl ja er und andere die Erlösungstat Gottes auf Erden nicht direkt miterleben konnten, nahm er sie doch, weil alles in diesem Glauben aus Gott, im Heiligen Geist schon drin ist, ja, das ist schon alles vorhanden da drin, nahm er dies aber im Glauben mit auf und wahr. Somit haben sich alle Gläubigen in ihrem Wandel am Zukünftigen gemessen. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir messen uns, oder ich sage das mal, ich ja messe mich vielleicht gerne an Mitgläubigen. Naja, im Verhältnis zu dem bin ich ja eigentlich schon noch ganz gut. Ne? Was der macht, das mache ich nicht. Und ich messe mich an der Gesellschaft der Menschen. Naja, was die nun wieder verzapft haben, was man da am Radio hört. Naja, das sind ganz schlimme Leute. Ja? Das mache ich ja nicht. Aber Glaubensmenschen messen sich nie daran, was der Nachbar macht, was die Gesellschaft macht, was die Mitchristen machen, sondern sie messen sich an Gott. Sie messen sich allein in ihrem Leben an Gott. Der Apostel Paulus hat das so beschrieben in 2. Korinther 5, ab Vers 7. Er sagt, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind getrost und haben viel mehr Lust, außer dem Leib zu sein und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum fleißigen wir uns auch, wir sind daheim oder wir wollen, dass wir ihm wohlgefallen, das heißt, wir messen uns an ihm. Da wollen wir das Wohlgefallen haben, nicht an dem Mitbruder, an der Mitschwester, das ist dann automatisch schon mit drin, aber nicht in erster Linie. Ja, das kommt dann auch, und wenn wir dem Herrn wohlgefallen, gefallen wir doch vielen anderen auch wohl. Denn wir müssen doch alle offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi. Deswegen wollen wir uns dorthin messen. Weil wir doch dann für das, was wir hier getan haben, Rechenschaft ablegen dürfen. Und da wollen wir doch möglichst Gutes vorzeigen dürfen. Deswegen messen wir uns daran, niemals an dem Nächsten. Denn da kommen wir dann zu gut bei weg. Aber wenn wir uns am Herrn messen, dann merken wir, oh Herr, ich brauche dich. Ich brauche dich. Da komme ich sonst gar nicht voran. Und wer so lebt, kann nichts in dieser Welt dann verlieren. Und er bleibt darum immer in der lebendigen Hoffnung. Nur wer in dieser Welt sich festsetzt und das als sein Zuhause erkennt, lebt, wie ich es vorhin schon sagte, in Furcht und Angst, dass er was verlieren könnte oder verlassen muss. Ich höre ja manchmal auch die Aussagen der Menschen, die nach dem Krieg dann flüchten mussten. Ach, da habe ich das verlassen und jedes verlassen und oh, das war so schön. Und da muss ja, man hat Angst, was verlassen zu müssen. Ne? Man tut ja dann so, als ob das wirklich das eigentliche Leben wäre. Das ist es nicht. Das Gesetz, so sollte die hebräische Gemeinde feststellen, bindet immer an einen irdischen Gottesdienst. Eine Handhabung, die mache ich, bin ich zufrieden. Aber der Heilige Geist bindet an einen ewigen Gottesdienst. Die Gnade in Jesus Christus bindet an den Dienst vor Gott vom Himmlischen her. In Hebräer 9 hatten wir vorher gelesen, ich zitiere das nochmal, damit wir diesen Zusammenhang noch einmal sehen. Da steht nämlich in Hebräer 9, Vers 14, da steht nämlich, wenn also die Tiere, die das Tieropfer zuvor, schon eine äußere Reinigung bewirkten, wie viel mehr wird dann Christi Blut unser Gewissen reinigen von den toten Werken? Warum? Zu dienen dem lebendigen Gott. Das heißt, wir dienen nie dem Menschen zuerst. Paulus hat auch gesagt, also wem diene ich denn eigentlich? Diene ich nun Gott oder dem Menschen? Nein, wenn ich dem Menschen noch gefällig wäre, dann würde ich Gottes Knecht nicht sein. Das heißt also, wir dienen als Christen. Und das soll uns deutlich werden, immer zuerst Gott. Und dadurch dann auch dem Menschen. Aber nicht erst dem Menschen und denken, dass wir dann Gott dienen würden. Sondern zuerst Gott. Deswegen hat auch Abraham sich aus seiner sicheren Wohnung in Ur führen lassen, weil er zuerst Gott diente. Und er hat nicht gefragt, was die anderen sagen dazu, die Freundschaft. Eine Missionarin, die auch im Rahmen des Mitternachtsrufes mal ausgesandt worden ist, sehr sprachbegabt, die hatte auch einen Beruf und wollte das gerne tun. Aber die Mutter, die redete so stark dagegen, das dürfe die Tochter nicht machen. Und sie stachelte eine Diakonisse und einen Pfarrer auf, um mit dieser Tochter zu reden, dass das Unsinn ist, nach Südamerika zu gehen. Die bemühten sich in vielerlei Weise, sie davon abzuhalten. Aber diese Schwester wusste, der Herr hat mich gerufen, ich diene Gott. Ich diene nicht meiner Mutter, ich diene nicht der Diakonisse, ich diene nicht dem Pfarrer, sondern ich diene Gott. Und dann ließ sie sich aussenden nach Südamerika und tat einen sehr guten Dienst, ist dann später auch bei der Wycliffe gewesen, Übersetzungsdienst, die war sehr sprachbegabt. Zu dienen dem lebendigen Gott. Diese Glaubensväter, die bewusst hier der Gemeinde vorgestellt werden, hatten, so haben sie bekannt, keine irdische Heimat. Natürlich hatten sie irgendwo ein Wohnzimmer, ganz klar. Aber sie haben das nie als ihre Heimat angesehen, sondern die himmlische, die ihnen im Glauben zugesagt worden ist. Sie suchten jetzt die himmlische, die Gott bereitet hat. Sie suchten also diese Stadt, wo Gott wohnt und wo sie dann mitwohnen werden, nämlich das himmlische Jerusalem. Das war im Glauben schon etabliert bei ihnen, als ihr Zuhause. Diese Gemeinschaft ist dann nämlich endgültig. Da gibt es nie mehr einen Wechsel, keinen Umzug mehr. Ja, das völlige Ruhe habe ich zu Hause. Fertig. Da passiert nichts mehr, was mich irgendwo in Unruhe versetzen könnte. Das ist das, was Jesus auch sagte in Johannes 14, dass er zu den Jüngern schon vor Pfingsten sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich sagen, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Sind viele Wohnungen. Da ist euer Zuhause. Durch den Heiligen Geist werdet ihr genau von diesem Zuhause aus bestimmt. Habt also keine Angst. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und in der Offenbarung 21 wird ja auch von diesem Zuhause dann gesprochen. In Vers 2 heißt es, Johannes sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und in Vers 7 sagt dann der Herr, wer überwindet, der wird das alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Zu Hause. Das suchten die Glaubensväter. Bis zur Einnahme dieser Verheißung in Jesus Christus gibt es kein wirkliches Zuhause für Kinder Gottes auf dieser Erde, sondern ein Leben der Wanderschaft. Wir sind nur Pilger. Wir haben vorhin auch etwas von Pilgern gesungen. Wir sind nur Wanderer, Pilger hier auf dieser Erde. Und dieses Bewusstsein soll in uns stark werden. Wir haben kein Zuhause hier. Kein Zuhause. Wir sind nur auf Durchgang. Deswegen wundern wir uns auch nicht, wenn wir plötzlich abgerufen werden. Ja, wir sind ja sowieso nicht hier zu Hause. Wir sind ja nur hier, solange es Gott will, weil wir ihm hier dienen sollen. Deswegen ist unser Gebet ja auch nicht, Herr, nun lass uns mal hier noch lange auf der Erde, sondern wenn unser Auftrag als Pilger hier zu Ende ist, dann wollen wir unser richtiges Zuhause einnehmen und dort wohnen, wo es keinen Wechsel mehr gibt. Das ist der Glaube im Heiligen Geist, der erwartet immer das Zukünftige. Die geistlich Geprägten auf Erden, ich sage es mal mit Worten, die auch wir so kennen, sind staatenlos. Ist mir ganz neu so bewusst geworden. Ja, warum? Ich bin zwar Deutscher nach dem, wie man das hier so sagt, aber eigentlich bin ich staatenlos. Ich bin staatenlos, ich gehöre in den himmlischen Staat Gottes. Und dadurch, weil ich hier staatenlos bin, kann ich auch jedem aus jeglichen anderen irdischen Städten oder Staaten begegnen. Die sind ja alle gleich, die Menschen. Egal, ob die schwarz, gelb, rot oder weiß sind, ich bin ja staatenlos. Wenn ich jetzt natürlich nur Weißer bin, dann muss ich gegen die Schwarzen sein. So wie das in Amerika ja auch der Fall war. Oder gegen die Roten. Die sind ja rot. Oder die gelbe Gefahr. Ja, mit denen kann ich ja auch nichts zu tun haben. Bin ja weiß. Aber weil ich staatenlos bin, spielt das keine Rolle. Ob da nur einer schwarz, rot, gelb oder wie auch immer ist. Ja? Das ist eine Menschengemeinschaft vor Gott. Weil ich im Staate Gottes lebe. Abraham, ich sage einige Beispiele noch kurz. Er lebte ja im Glauben auf die Auferstehung der Toten, haben wir gelesen. Er hat diesen Sohn empfangen, aus dem ein großes Volk entstehen sollte. Und den sollte er nur plötzlich opfern. Tja. Ist denn jetzt die Verheißung verloren, die Gott gegeben hat? Stimmt die nicht? Der Glaube sagte in ihm, das stimmt. Und interessanterweise ist es so, einmal hatte er ja auf seine Frau gehört, die dann gesagt hat, naja, dann muss das wahrscheinlich durch die Hagar geschehen. Denn ich kann ja kein Kind mehr kriegen. Und Abraham sagt, naja, ist vielleicht ein richtiger Gedanke. Und ging darauf ein. Als Gott aber sagte, nun nimm den Isaak und opfer ihn, hat er mit seiner Frau nicht darüber geredet. Die hätte bestimmt gesagt, das darfst du nicht. Deswegen nahm er ihn einfach und ging dorthin. Und dann lesen wir, er dachte, wenn Gott seine Verheißung erfüllt, naja, dann kann er auch von den Toten erwecken. Totenauferstehung, ganz klar. Und so hat er ihn durch den Glauben auch zurückbekommen, als Gott ihn prüfte. Die Gabe Gottes in Jesus Christus ist die Auferstehung von den Toten. Wir lesen es in 1. Mose 22, nicht, wo Abraham da aufgefordert worden ist. Und er hat das nicht nur symbolisch getan, sondern wir lesen auch dann in Vers 10 dieses Kapitels, er reckte die Hand aus und wollte zustecken. Das heißt, er wollte das genau ausführen, ohne daran zu zweifeln, dass Gott seine Verheißung wahr macht. Ist das nicht wunderbar? Das ist lebendiger Glaube aus der Ewigkeit für die Ewigkeit. Und dann kam die Stimme, tu es nicht, jetzt sehe ich, dass du mich wirklich liebst. Aber er hat gedacht, ja, wenn ich das nun tue, hat Gott einen anderen Weg. Er kann ihn wieder auferwecken. Ich mache es einfach, weil es Gott gesagt hat. Durch den Glauben. Und so sagte ja der Herr Jesus auch, dass er der Todesüberwinder ist in Matthäus 20, 19. Und er sagte, ich werde sterben, aber auferstehen. Ich werde den Tod überwinden. Und in Römer 1, 4 steht dann auch, dass er heiligt, seitdem er von den Toten auferstanden ist. Und wir lesen auch in 1. Korinther 15, Vers 22 und 23, dass wir mit ihm leben. Und das war der Glaube, der bereits in Abraham schon war. Ja, wir werden auferstehen. Obwohl er das noch gar nicht gesehen hat, Golgatha, verstehen wir, das ist eine ganz andere Macht im Heiligen Geist, denn Glaube ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Darum sollen auch wir diese Tatsache des Lebens mit Gott in Zukunft, von der Zukunft her, für die Zukunft verkündigen. In 2. Timotheus 1, das lesen wir noch dazu, schrieb der Apostel Paulus an Timotheus ab Vers 8, schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, der ich sein Gebundener bin, sondern leide mit für das Evangelium, wie ich nach der Kraft Gottes, der uns hat selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Vorsatz und der Gnade, die uns gegeben ist in Christo Jesu vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbar durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesu Christi, der vom Tod, dem Tod die Macht genommen hat und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Also er wollte sagen, diesen Glauben, Timotheus, lass zu, lebe jetzt in dem Neuen, in dem Ewigen und nicht nur in dem zeitbezogenen Gottesdienst. Diene Gott aus der Ewigkeit für die Ewigkeit. Und dann lasen wir Ähnliches auch von Isaak. Isaak, der lebte im Glauben an den allumfassenden Sieg des Herrn. Er segnete nicht für die Gegenwart, sondern für das Zukünftige. Er segnete Jakob und der sagt, da werden Nationen werden dir zu Füßen legen. Er segnete auch den Esau und die Linie in die Zukunft hinein und nicht für das Jetzt. Das heißt doch, Christen wissen, dass alle, die sich jetzt noch in der Welt als groß halten und gelten wollen, einst ihre Knie vor Gott beugen müssen und erkennen und bekennen müssen, dass der Herr Gott ist. Glaube fürchtet sich nicht, sondern handelt ganz frei, schon im Blick auf den endgültigen, offenbaren Sieg. Schon im Blick auf das. Gott hat das letzte Wort. Wir werden siegen und leben. Und eins ist mir dann auch noch wichtig geworden. Jakob segnete im Glauben auch auf das Zukünftige. Er segnete im Blick auf die lebendige Hoffnung. Er wies auf die Hoffnung des von Gott verheißenen Landes hin, dass Israel dorthin kommen würde. Es war eigentlich gar keine Chance. In Ägypten gar keine Chance. Er segnete Josef und die beiden Söhne von Josef. Er segnete Ephraim an erster Stelle und wusste, dass das ein Symbol für das Nordreich Israel werden würde. Er ordnete an, dass seine Gebeine nicht in Ägypten bleiben, sondern in dem Grab begraben werden zu Hebron. Und interessant ist, als im Glaubensgehorsam, das nun Josef tat, Art die Gebeine dann dorthin brachte. Er hätte ja am Mittelmeer entlang gehen können, südlich in das verheißene Land, gleich nach Hebron. Ging er nicht. Er ging außenrum ums Tote Meer, vis-à-vis von Jericho, da wo Israel nachher genau über den Jordan ging. Da ging er hin. Das heißt, prophetisch wurde er dann geführt, schon auf dem Weg der Erfüllung der Verheißung, ihr werdet in das Land kommen. Und Josef selber weissagte auch, er erlebte das ja nicht mit, dass Israel erlöst wurde aus Ägypten. Meine Gebeine lasst nicht hier, nehmt sie mit in das Land. War ja gar keine Chance, war gar nichts zu sehen, denn der Pharao, der danach kam, der wusste nichts von Josef und er hat alles schlimmer gemacht als zuvor. Es war gar keine Hoffnung, bis Gott den Mose kommen ließ. Wir merken, das ist ein ganz anderes Leben, ein ganz anderes Handeln aus Glauben, als wir es menschlich tun. Es gäbe noch einige Bibelstellen, die ich aber jetzt aus Zeitgründen nicht zitieren kann. Eins soll gewiss sein, diese Beispiele hier im Hebräerbrief sollen auch uns zeigen, dass wir unbeirrt von den Umständen der Erdenzeit, und da könnt ihr einsetzen, welche ihr auch wollt, den Umständen der Erdenzeit im Glauben auf die Wiederkunft Jesu, im Glauben auf das Ewige hin, das ewige Reich handeln soll. Egal, was hier abläuft in der Zeit. Egal. Die einen machen das, die anderen machen das. Egal. Wir sollen im Handeln bleiben aus der Ewigkeit für die Ewigkeit. Unser Glaubenshandeln soll nicht schwach werden, sondern durchhalten bis zum Ende. Denn lebendiger Glaube führt immer zum Schauen des Zieles, nachdem wir schon jetzt und von dem aus wir schon jetzt leben. Hier gilt also das Wort Jesu aus Johannes 16, wo er einfach sagt, so, ich will euch wiedersehen. Ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen, eure Freude soll niemand von euch nehmen. Wenn das täglich bei uns pulsiert, der Herr will mich wiedersehen, ja, dann wird alles Äußere so klein. Der Herr will mich wiedersehen, ja, vielleicht heute. Ja, wenn heute nicht, dann auch vielleicht morgen. Ja? Dann geht doch immer eine Hoffnung jeden Tag mit uns mit, die über die widrigen Umstände hinausgeht und höher ist als alles. Und das sollte die hebräische Gemeinde, aber auch die Gemeinde zu jeder Zeit ermutigen. Denn Jesu Blut und Gerechtigkeit, das ist unser Schmuck und Ehrenkleid. Damit werden wir vor Gott bestehen, wenn wir zu seiner Herrlichkeit eingehen. Der Herr möge es auch in unserem Herzen so verklären.